Süden der Sowjetunion hat bizarre Formen angenommen. Zum ersten Mal verlangt eine der weit über 100 Völkerschaften der Sowjetunion die Vereinigung mit ihrem in einem benachbarten fremden Staat lebenden Landsleuten. Was heute die Aserbaidschaner sind, das können morgen die Armenier und die Sowjetrumänen in der Moldauischen Republik sein. Sind praktisch alle der Zahl nach gewichtigen Randvölker des russischen Kernlandes in eine Bewegung los von Moskau geraten, so geht es nirgendwo so turbulent und gelegentlich auch blutig zu wie im Süden. Folgt man den Aussagen eines KGB-Offiziers gestern Abend in der Izvestia, der die Situation an der 790 Kilometer langen Grenze beschrieb, dann hat es dort einen Pogrom gegeben. So überschrieb die Moskauer Regierungszeitung ihren Artikel. Pogrom, das heißt wüste Brandschatzung, Schaden in Millionenhöhe und mindestens ein Toter. Im Süden liegt man es gerne heißblütig. Fast alle besitzen Dolche, viele haben Pistolen und nicht wenige Jagdgewehre. Solcher Art war der Aufmarsch der mehreren Tausend auf einer Länge von 164 Kilometer garniert. Und das gilt nicht allein für die muselmanischen Aserbaidschaner, sondern auch für die christlichen Georgier und Armenier. Die Kaukasusregion steckt voller Zündstoff. Drei annähernd gleich starke Völker, angeführt von den in zwei Teilen Aserbaidschans lebenden Aserbaidschanern, die um 5 Millionen zählen, die von der Volksfront genannte Zahl von 17 Millionen in Iran lebenden Aserbaidschanern ist eine mächtige Übertreibung. Es sind laut einschlägigen Werken gerade mal 3,3 Millionen. Die Georgier sind ähnlich zahlreich. Die Armenier mit 3,6 Millionen sind das kleinste Volk. Die Gebiete, von denen keines größer ist als das Bundesland Bayern, haben recht unterschiedliche Völker aufgenommen. So leben in Georgien Abchasen, die auch mehr Autonomie wollen, Osseten und Adscharen. Und von Armenien leben seit der gewaltsamen Teilung des Territoriums durch Türken und Russen im Jahre 1920 viele in der Türkei. Gemeinsam ist allen Völkern, dass sie nach Jahrhunderten der eigenen Stammesidentität zwischen Anfang des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts von den Russen vereinnahmt wurden. Die expansiven Zaren Peter der Große, Katharina die Große und ihre Nachfolger okkupierten diese Völker und ihr Land. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie 1918 eigenständig wurden, es aber nur 2-3 Jahre blieben, ehe die Rote Armee an die Wiederherstellung des alten Zarenbesitzes ging. In jenen Jahren wurzelt die Unzufriedenheit, die Bereitschaft zum Aufruhr. Nun wittern diese Völker den Duft neuer Unabhängigkeit. Sie können ihm nicht widerstehen. Ihre Tragik liegt darin, dass sie kaum Chancen haben, neben dem allmächtigen Nachbarn unabhängig zu existieren. Hermannstadt, rumänisch Sibiu, in diesen Tagen. Jugendliche feiern zum Jahreswechsel den Tod des Diktators. In der evangelischen Kirche verließ der Stadtpfarrer die Namen von Opfern der Revolution. Ich bin über Oratio und Klausenburg nach Hermannstadt gefahren. Tausende von Menschen haben gewunken. Libertate, wir Rumänen sind frei. Am großen Ring, dem wichtigsten Platz der Altstadt, habe ich zerschossene Dächer gesehen. An der Strada Stefan Cholmare, beim Securitate Hauptquartier, rußgeschwärzte Ruinen. Ich habe Johanna Wolf kennengelernt. Weil es kalt war, sehr kalt, saß ich bald bei Familie Wolf am Kachelofen. Wie in Temisch war, begann auch in Hermannstadt die Revolution in den Betrieben. Im Metallverarbeitungsbetrieb Independenza, in der Fabrik für Autozubehör IPAS. Es war eine Arbeiterrevolution, sagt Johannes. Wir Schüler und die Intellektuellen sind auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Ich persönlich habe nichts dafür gemacht, dass es losgeht, auch in Hermannstadt. Muss ich sagen, ich habe mich dort nicht engagiert. Ich habe kein Flugblatt verteilt, ich habe keines geschrieben. So. Aber als es losging, war ich dabei. Ich meine, ich konnte mich da nicht enthalten, auch hinzugehen, vorerst einmal nur hinzugehen, um zu sehen. Es war etwas ganz Neues, etwas mir anfangs unbegreiflich ist. Ich habe noch nie 1000 Menschen am großen Ring stehen gesehen und etwas schreien gehört. Abgesehen vom 23. August, wo dann alles Volk stand und geschrien hat, was man jeden Tag hören konnte im Fernsehen. Am Donnerstag, als es in Hermannstadt losging, erschien ich etwa um 9:30 morgens am Großen Ring. Und da lag schon ein Aro, das ist ein Geländewagen, der der Polizei gehörte, lag schon auf dem Dach und brannte lichterloh. Und drumherum standen eben, ich kann nicht genau schätzen, 1000, 2000 Leute. Und die schrien eben nieder, Ceausescu, weg mit ihm. Und dann versammelten sich immer mehr, bis er eigentlich voll war, der große Ring. Und dann kam eben das Militär, die Armee. Die Soldaten haben dann um eine Zeit in die Luft geschossen, Warnschüsse. Und dann wurde, ich kann nicht genau sagen wer, es heißt, der Sicherheitsdienst hätte das gemacht, von den Dächern, vom großen Ring von Häusern, auch in die Menschen geschossen. Und dort habe ich dann eben die ersten Verletzten gesehen. Die Demonstranten wussten nicht, wer in sie geschossen hat. Man hatte nur gesehen, die Verletzten. Und dann haben sie die Soldaten eben lautstark beschuldigt, warum sie in sie schießen. Und sie hätten auch Geschwister und es könnte ihre Mutter sein, die sie treffen, es könnte ihr Bruder sein, den sie treffen und so weiter. Und das ist einigen dann sehr zum Herzen gegangen. Und das waren dann eben komische Szenen, wo sie dann standen und sich an ihre Maschinenpistole festhielten und eben die Tränen rollten. Dann um 2:30 ist Schichtwechsel in den meisten Fabriken. Und dann kamen sie zu 10.000. Also ich schätze auf 20.000. Und dann fing die große Demonstration an. Dann wanderten sie durch die ganze Stadt, gingen eben durch die Heldorgasse, das ist die Straße mit den vielen Geschäften, gingen dort durch zum Parteihaus, also zum Sitz der Kreisleitung. Und von dort gingen sie dann zum Gebäude der Miliz und der Securitate. Und dort haben sie dann mit Steinen auf das Gebäude geworfen und die Fenster sozusagen alle zerschlagen. Und die haben mit Tränengas zurückgeschossen. Immer wo Demonstranten waren, war auch Armee. Immer wenn Soldaten zu sehen waren, schrien die Demonstranten Armata Jekonoi. Das heißt, die Armee ist mit uns. Zum Beispiel, wenn dann ein Sprechchor war, dann hat man bei einigen Soldaten gesehen, dass sie im Takt ihre Maschinenpistole im Takt auf den Boden klopften oder irgendetwas jetzt irgendwie gesehen, dass sie mitgehen. Aber sie standen noch dort. Und dann kam eben die Nachricht, dass Ceausescu geflüchtet ist. Auf das los wurde dann geschossen von vor dem Milizgebäude. Ich lief dann hin und dann waren drei Soldaten, nehme ich an, tot. Sie lagen am Boden und bewegten sich nicht mehr. Drei Soldaten. Von wem waren die denn erschossen worden? Ich nehme an, von der Sicherheit. Vom Sicherheitsdienst. Von der Sekuritate, ja. Die Soldaten hatten sich noch gar nicht auf die Seite gebracht. Nein, aber sie hatten schon sehr oft ihre Sympathie gezeigt und standen mit den Demonstranten gemeinsam schon fast im Gebäude der Securitate und der Miliz. Das heißt, dass ich nehme es an, dass die Securitate dann geschossen hat, um die eben von dort wegzutreiben, weil sie gemerkt hatten, in Bukarest hat es gekracht. Dann kamen die Panzer herausgefahren aus der Kaserne, sind die herausgefahren, haben sich vor dem Miliz und dem Securitate-Gebäude aufgebaut und haben dann auch angefangen zu schießen. Die Soldaten hatten sich, im Gegensatz zu Temeschwar, mit dem Volk solidarisiert. Jetzt schossen sie aus allen Rohren. Weil sie ihre versteckten Gegner nicht sahen, schossen sie 15 Gebäude abbruchreif. Die Sekuristen, die Todesstrafe vor Augen, wehrten sich wie verwundete Raubtiere. Etwa 150 Menschen starben in Hermannstadt. Warum hat sich das rumänische Volk gerade jetzt erhoben, frage ich. Warum nicht vor 30 Jahren unter dem Diktator Desch? Warum nicht spätestens im dritten oder vierten Hungerwinter unter Ceausescu? Sehr wichtig für diese Entwicklung war natürlich, dass andere Staaten aus Europa dort in diesem Sommer und im Herbst ja vorangegangen sind und einiges fundamentale Änderungen gebracht haben. Das war dann ein Beispiel für das rumänische Volk und für uns natürlich. Wir hatten eben diese Funktion, dass man gesehen hat, es geht. Ich kann mich erinnern, dass ich kurz bevor es in Hermannstadt losgegangen ist, dass ich gehört habe von verschiedenen Leuten, dass man Flugblätter verteilt hat in Hermannstadt, auf denen geschrieben stand, dass man eben der Bevölkerung in Temeswar beistehen soll, dass das jetzt wirklich zu viel war, dass die Leute zusammengeschossen wurden und so weiter. Ja. Vom rumänischen ungarischen Freiheitskampf im 18. Jahrhundert, erzählt dieses Lied. Es war unter Ceausescu verboten. Die Erinnerung an die Tyrannei wird viele noch lange quälen. Die Erinnerung vor allem an die Securitate, die Hunderte verschwinden ließ, Tausende folterte und ein ganzes Volk in Angst und Schrecken hielt. Johanna erinnert sich an einen Besuch des obersten Genossen in Hermannstadt. Ich kann mich nur an ein einziges Mal erinnern, wo er hier war und es war schrecklich. Wir haben uns alle am Hermannsplatz versammelt, der ist dort vor dem Numbrava. Und ihm hat man ein riesiges Podest gebaut und so und von dort oben hat er hinuntergeschrien dann. Und zu uns haben sie vorher haben sie gesagt, na, wenn er so und so sagt, dann sollen wir alle Hurra, Hurra schreien. Und wenn er dann nachher sagt, dann sollen wir schreien, Ceausescu, Petschere oder was weiß ich was. Und so. Und wie er mit dem Auto durch die Straße gefahren ist, durfte kein anderes Auto dort stehen. Und die Leute mussten alle mit Fähnchen in der Hand Winke, Winke machen. Und was weiß ich. Ganz hirnverbrannt. Der Umsturz hat natürlich nicht die Probleme des täglichen Lebens gelöst. Die Versorgungsprobleme zum Beispiel, die die Hermannstädter mit sarkastischem Humor bewältigen. Das ist so, dass es seit einem halben Jahr ungefähr mindestens keine mehr Rasierklingen gibt im ganzen Land. Also sie sind nicht mehr, es gibt keine zu verkaufen. Und die Leute, die helfen sich dann, wie sie können. Und dann steht man 4-5 Stunden an, damit man ein Päckchen Rasierklingen bekommt. Und die werden dann aufbewahrt wie ein Schatz. Also wird dann die Vater, Sohn und Enkel rasieren sich dann mit derselben Klinge und so. Und beim Friseur, wenn man zum Friseur geht und sich rasieren lassen will, muss man dort auch mit der eigenen Rasierklinge antanzen, weil die haben keine, die werden nicht versorgt mit Rasierklingen. Etwa vor einem halben Jahr, jetzt hat sich das zum Glück wieder normalisiert, gab es in ganz Rumänien keine Zahnpasta. Ich meine, die sind ja nur Beispiele natürlich, aber Zahnpasta und Seifen auch nicht. Zum Glück machen noch Privatleute solche Waschseife aus Schweinedärmen und aus allen Innereien, Schweinefett vor allem. Und machen eben diese Seife, die stinkt ja fürchterlich, aber sie wäscht. Aber mit Zahnpasta, mit solcher Seife die Zähne putzen, ist jetzt auch nicht gerade das Angenehmste. Dass sich ein bisschen geändert hat, dass Schlangestehen ein wenig lohnender geworden sein muss, das merke ich beim Spaziergang mit Johanna durch die Heldtauer Gasse, eine, sagen wir, Einkaufsstraße. In den Schaufenstern wie früher auch. Triste Reihen schwer definierbarer Vielfruchtmarmelade, graue Hemden, klobige Schuhe in Schockfarben. Ich wundere mich über die vielen Menschen auf der Straße. Seit dem Umsturz ist eigentlich immer so viel los, denn man hat sehr viel zu kaufen gekriegt. Zum Beispiel am ersten Tag hat man Orangen bekommen. In der ganzen Stadt, in sozusagen jedem Geschäft gab es Orangen. Und Orangen haben wir nicht mehr gekauft hier seit mindestens 2 Jahren. Und jetzt, es hat auch Wurst und Käse und allerhand, was soll ich sagen. Man hat alles herausgeholt, was man hatte. Jetzt nachher werden wir ja sehen, wie es weitergeht. Die Glocken der evangelischen Stadtpfarrkirche von Hermannstadt. Pfarrer Fabricius hält eine noch vor Tagen undenkbare Neujahrspredigt. Wie oft waren wir vor dem Fernsehgerät und sahen und hörten diese großen Versammlungen und fragten uns, wie kann Gott solche Arroganz, solche Selbstvergötzung zweier primitiver Menschen zulassen? Wie kann er es zulassen, dass eine Flut von Lüge alle Bereiche des öffentlichen Lebens erfasst und haarsträubende Ungerechtigkeiten alles gewaltsam niederbügeln, was andere Meinung ist, als die von oben angegeben wurde? Pfarrer Fabricius klagt an, den toten Diktator Ceausescu, seine im Gefängnis sitzenden Schergen. Nach dem Gottesdienst erzählt mir Stadtpfarrer Wolfgang Rehner von kirchlichen Freiheiten unter Ceausescu. An und für sich hat es nach einer scharfen Zeit, Anfang der 60er Jahre, das war noch unter Giorgio Desch, dann eine gewisse Auflockerung gegeben unter Ceausescu, eine scheinbare Auflockerung, die so aussah, die Kirche wird in ihren Mauern respektiert. Tatsächlich haben viele Leute über uns gesagt, ihr Pfarrer habt eine gewisse Narrenfreiheit, ihr könnt auf die Kanzel steigen und eine Predigt halten, die niemand zensuriert. Diese Freiheit hatten wir und gelegentlich haben wir auch davon Gebrauch gemacht, aber niemals, indem wir öffentlich agitatorisch gegen solche Kräfte geredet haben. Wir hatten uns gewöhnt, das Evangelium zu sagen und wenn wir etwas Politisches sagen wollten, es uns auf Andeutungen zu beschränken. Während der Revolution ließ Wolfgang Rehner alle halbe Stunde die Glocken läuten, 10 Minuten lang. Einige Kollegen schlossen ihre Kirchen, bis alles vorbei war. Stehen jetzt Konflikte bevor zwischen Kollaborateuren und Bekennern? Sicher wird es solche Auseinandersetzungen geben, denn da haben einige dann doch in höherem Maße kooperiert. Andere haben versucht, sich Kragen und Weste reinzuhalten. Teilweise auch mit Aufopferung von Vorteilen bis hin zur Freiheit. Ich hoffe, dass es nicht zu tiefgehenden Auseinandersetzungen in dieser Sache geben wird, vor allem in der evangelischen Kirche. Man ist doch im Allgemeinen der Meinung, dass die evangelische Kirche sich relativ reserviert dem Ceausescu-Staat gegenüber und verpflichtet dem Evangelium verhalten hat. Dass das ganz ohne Zusammenarbeit mit dem Regime geschehen wäre, lässt sich nicht behaupten. Charakterul profund popular și umanist al noului regim care a luat naștere, conducerea frontului salvării naționale. Politik im Fernsehen, in dem Medium, das die Revolution in die entlegensten Winkel Rumäniens trug. Präsident Ion Iliescu nennt neue Details aus der Zeit der Schreckensherrschaft, verspricht den Aufbau einer Demokratie. Was ist Demokratie, fragen Hermannstädter Bürger, die nur Diktatur kennen. Kein gewöhnlicher Sterblicher so unten weiß, was eigentlich Demokratie so richtig im wahrsten Sinne des Wortes heißt. Und wir wollen ja jetzt demokratisch sein. Wie ist das, wenn man demokratisch ist? Nicht? Das ist ein Problem, wir wissen das nicht. Wir wissen das tatsächlich nicht. Man hat ja so seine Vorstellungen, aber wir sind ja in das nicht hereingewachsen. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen uns daran erst gewöhnen. Ich weiß nicht. Ich habe eben nur dieses kennengelernt, das was halt war bis jetzt. Und naja, in diesem bin ich auch aufgewachsen. Ich habe nichts anderes gekannt und ich weiß nicht, ich glaube wenigstens, dass es sehr schwer sein wird. Das muss man erklären, das muss man der Bevölkerung erklären, wie das Ganze vor sich gehen soll. Auch die freien Wahlen und das alles, das muss man erst einmal erklären, denn der normale Bürger, der weiß es nicht, der kennt das nicht. Was tun die jetzt politisch Verantwortlichen für den Aufbau der Demokratie? Frage ich Cornelio Bucur, Museumsdirektor und Vizepräsident des Hermannstädter Rates für die nationale Errettung. Va trebui să reluăm totul de la zero. Wir müssen, was Demokratie angeht, bei Null anfangen. Wir müssen zunächst lernen, was Freiheit und Demokratie überhaupt bedeuten. Wir müssen unsere Bürger dazu bringen, Ideen zu entwickeln und sich zu organisieren. Das haben sie bisher nicht getan. Sie sind es gewohnt, dirigiert zu werden. Dass zum Beispiel Arbeiter sich in freien Gewerkschaften organisieren, ist bei uns bis vor kurzem undenkbar gewesen. Wir, die Mitglieder des Rates, müssen dafür sorgen, dass so etwas jetzt geschieht. Der Arbeiter muss endlich seine Rechte kennenlernen und wahrnehmen. Structura de activitate a Consiliului a trimis o serie întreagă de oameni în întreprinderi să-i ajute pe cei de acolo să știe ce au de făcut. Völlig neuer Konzepte bedarf es in der Wirtschaftspolitik, aber wie sollen sie aussehen? Wie kann man eine in Jahrzehnten erstarrte Planwirtschaft ummodeln, ohne dass das verrottete Wirtschaftsgebäude einem über dem Kopf zusammenbricht? Man will allerhand die Vorschläge und die Ideen gehen so auseinander, man will, ähnlich wie in Russland, aber eine Dezentralisierung, dass nicht mehr alles aus Bukarest diktiert wird. Und vor allen Dingen, was man aber jetzt immer wieder sagt, die Politik von der Wirtschaft ganz trennen. Denn das war eben das Verhängnis bei uns, denn dieses Zusammengewürfelte, das hat keine Resultate gegeben. Thank you. Hermannstadt, zweiter Stock eines Hochhauses am Rande der Stadt. Neujahrsparty bei Familie Rathio. Das Jahr 1 nach der Revolution ist angebrochen. Renata legt bislang verbotene Platten auf. Jubel und Übermut beherrschen die Nacht. Kommandant Supreme, al mare forze militare azzurri. Nures pundla nicio intrebare. Decretum fata mare ad onori nazionale. Der vernichtete Tyrann wird spöttisch imitiert. Lass uns tanzen, sagt Renata. Ein Volk weist sich auf dem Weg in die Freiheit. Oppositionsgruppen am runden Tisch beklagen, macht auch der Bundesregierung Sorge. Die angestrebte Zusammenarbeit, die nach dem Treffen in Dresden auf einem guten Wege zu sein schien, steht unter dem Vorbehalt, dass am 6. Mai freie Wahlen stattfinden. Das hat die Bundesregierung, hat der Bundeskanzler immer gesagt. Aber freie Wahlen heißt auch, dass Chancengleichheit gegeben sein muss. Und diese Chancengleichheit gibt es derzeit nach unseren Beobachtungen nicht. Klare Hauptsätze auch heute von der Opposition. Am Bonner Dilemma ändert das nichts. Denn fast täglich sind Mitglieder der Bundesregierung oder deren Spitzenbeamte in Ost-Berlin, so heute Gerda Hasselfeld, die Bundeswohnungsbauministerin. Mit ihrem DDR-Kollegen Baumgärtel strebt sie Vereinbarungen über die Stadt- und Dorferneuerung an. Es soll sich etwas bewegen in der DDR, noch vor der Wahl. Doch ein Teufelskreis, was geschieht, geben sichtbare Erfolge. Sie kommen der herrschenden Staatspartei zustatten. Im Wortwechsel heute, produziert in Ost-Berlin und realisiert von Werner Sonne, Gregor Gysi, SED-Vorsitzender, und Konrad Weiß, Sprecher der Vereinten Opposition. Drückt die SED die anderen an die Wand? Herr Gysi, ich habe mit großer Aufmerksamkeit gelesen, was Sie im Neuen Deutschland zur Jahreswende gesagt haben. Da habe ich mich besonders über den Silvesterscherz gefreut, dass ohne die SED-PDS im Lande ein Vakuum entstehen würde. Na, ich glaube, das ist kein Scherz, das ist einfach eine Tatsache. Wenn das Wissen und das Können und die Fähigkeiten von 1,5 Millionen Menschen in diesem Lande ausfallen würden, dann würde eben insoweit ein Vakuum entstehen, ne? Aber ein Vakuum hieße doch, dass die anderen 15 Millionen Bürgerinnen und Bürger im Land nicht existent wären. Und ich habe ja nicht gesagt, dass ein vollständiges Vakuum entstehen würde, sondern es würde eben ein erhebliches Vakuum entstehen, bei dem die Gefahr besteht, dass da rechte Kräfte eindringen würden. Ich habe mit etwas Sorge Ihre Bemerkung gehört auf der Veranstaltung im Treptower Park, wo Sie davon gesprochen haben, dass man die Grenzen wieder stärker abschotten müsste und dass man auch ein Sicherheitsamt brauchen würde oder eine politische Polizei. Ich habe lediglich davon gesprochen, dass wir nicht zulassen dürfen, dass zusammengerottete Republikaner in Marschkolonne, wie es Vorstellungen gab, über die Grenze in unser Land kommen. Der Meinung bin ich auch immer noch. Es ist ja immer noch eine Grenze. Sie soll friedlich sein, sie soll freundlich sein, sie soll Reiseverkehr in beiden Richtungen ermöglichen. Das alles sind ja auch Maßnahmen, die durchgeführt worden sind, aber sie soll nicht zum Import von Neofaschismus führen. Ja, aber dafür reicht doch eine rechtsstaatliche Polizei aus. Wir haben doch eine Volkspolizei, die diese Funktion wahrnehmen könnte. Wir brauchen doch nicht wieder eine vom Parlament oder von den Bürgern nicht kontrollierte Stadtsicherheitsdienst. Also eine Polizei ist zum Beispiel nicht in der Lage aufzuklären, was neofaschistische Organisationen in der Bundesrepublik oder in Westberlin in Bezug auf die DDR vorhaben. Dafür brauchen sie einfach einen Nachrichtendienst. Das ist eine Tatsache. Sonst erfahren sie das aber nicht, sondern werden nur vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das Zweite ist, dass sie genau wissen, dass auch ich für die Auflösung des Amtes war. Aber deshalb bin ich doch nicht gegen Sicherheit und auch nicht gegen nationale Sicherheit in diesem Lande. Die brauchen wir, sonst brauchen wir uns demokratisch gar nicht mehr zu streiten. Wir sind hier im ehemaligen Gebäude des ZK, in einem sehr großen Haus. Ich hätte Sie gern ins Haus der Opposition eingeladen, aber das ist leider noch immer nicht arbeitsfähig, weil die Regierung Modrow, die von Ihrer Partei zumindest geführt wird, bisher nicht in der Lage gewesen ist, der Opposition ausreichende Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen. Wir haben also nach wie vor nur beschränkten Zugang zu Medien, wir haben nach wie vor keine eigenen Zeitungen, wir haben nach wie vor keine Arbeitsräume, es geht bei uns alles noch über den Küchentisch. Wie lange kann ein so unfaires Arbeitsverhältnis akzeptiert werden? Sie wissen, dass ich schon auf dem Parteitag gesagt habe, dass wir eines unserer Gebäude hier in Berlin anbieten. Wir sind dabei, diesen Umzug zu organisieren. Das wird in Kürze abgeschlossen sein. Und das hat die Mitarbeiter dort übrigens relativ hart getroffen. Aber wir bleiben bei dem, was wir da versprochen haben. Wir haben jetzt entschieden, aus unserem Papierkontingent weit mehr als 2000 Tonnen abzugeben für die Opposition, für eigene Zeitungen. Und ich habe heute erfahren, dass auch mit Druckereien von uns Verträge abgeschlossen worden sind für eine Wochenzeitschrift, ich glaube, das Neuen Forum. Dieser Vertrag ist selbstverständlich abgeschlossen worden. Also es ist keinesfalls so, dass wir nicht durchaus einen Beitrag leisten, um Arbeitsbedingungen zu schaffen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns in jeder Hinsicht selbst aufgeben, wie das manche wünschen, und also überhaupt keine eigene Arbeit mehr leisten. Wie werden Sie mit der Wahlkampfhilfe fertig, die Ihnen die CDU und Herr Kohl geben? Dadurch, dass Sie Ihren Ministerpräsidenten und Ihr Kabinett gegenüber der Opposition doch sehr bevorzugen? Also erstens glaube ich, dass die Opposition aus der Bundesrepublik in einem Umfang Unterstützung bekommt, wie das internationalen Gepflogenheiten zutiefst widerspricht. Wir werden aus der Bundesrepublik sicherlich keine Unterstützung bekommen. Das halte ich auch für normal und richtig übrigens. Und zweitens ist doch das andere eine völlig andere Frage. Jede Regierung kann nur mit einer Regierung verhandeln, um irgendwelche Vereinbarungen zugunsten der Menschen zu treffen. Und lassen Sie uns doch mal nun nicht nur wahltaktisch denken, sondern auch mal überlegen, dass einfach bestimmte Dinge vereinbart und gemacht werden müssen im Interesse der Menschen beider Staaten. Sollen denn nur beide Regierungen darauf warten, bis die Opposition auch damit einverstanden ist? Ich glaube, das geht einfach nicht. Das würde auch normale Beziehungen ausschließen. Der Anspruch der SED, die Bonner Ernüchterung, ein Kommentar von Heiko Engelkes vom Westdeutschen Rundfunk, direkt aus Hamburg. Der alerte Auftritt des Herrn Giese hier im Bericht aus Bonn hat das bestätigt, was in Ost-Berlin die Spatzen längst von den Dächern pfeifen. Die SED, die sich jüngst mit dem Zusatz PDS ein Mäntelchen der Unschuld umhängte, beginnt wieder Tritt zu fassen. Sie benutzt ihre nach wie vor ungebrochene Präsenz in allen Bereichen der DDR, von den Ministerien über die Wirtschaft bis hin zum Fernsehen, um Einfluss auszuüben, um sich ins rechte Licht zu setzen. Dabei vermarktet die SED-PDS schamlos die angebliche neonazistische Bedrohung der DDR, um sich selber als Hüter von Recht und Ordnung aufspielen zu können. Sie ruft sogar nach einer Neuauflage ihres gerade erst mit Schimpf und Schande abgeschafften Stasi, was mich und sicherlich auch andere fragen lässt, ob gerade dieses mit den Schmierereien vielleicht erreicht werden sollte. Unsere Bundesregierung muss sich heute fragen lassen, ob ihre Eilfertigkeit beim Vorbereiten der deutsch-deutschen Vertragsgemeinschaft und deren geplante Unterzeichnung noch vor den DDR-Wahlen nicht auch zur Renaissance der SED beiträgt. Jeder Kontakt zwischen Kohl und Modrow, jedes Ministertreffen in Bonn oder Ost-Berlin ist bei aller Wichtigkeit in der Sache zugleich auch Bestätigung und Aufwertung der vorhandenen Machtstruktur, sprich der SED. Benachteiligt werden automatisch jene Gruppen, die am runden Tisch in Ost-Berlin die Opposition verkörpern und die sowieso immer weniger Chancen haben, gehört zu werden. Die Zukunft der DDR, die angestrebte deutsch-deutsche Vertragsgemeinschaft und schließlich eine irgendwie geartete deutsche Einheit hängen entscheidend davon ab, ob die Volkskammerwahlen in der DDR frei und gerecht ablaufen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, genügt es sicherlich nicht, vom Sprecher der Bundesregierung Sorge über die mangelnde Chancengleichheit der Opposition in der DDR äußern zu lassen. Intensive Kontakte, wie gestern von Oskar Lafontaine gefordert, sind das Mindeste. Mehr noch wäre ein echter Dialog, den Oppositionssprecher Weiß heute in einem offenen Brief verlangt, indem er zugleich dem Bundeskanzler vorwirft, der dortigen Opposition in den Rücken zu fallen. Ich finde, es muss noch mehr geschehen. Die Bundesregierung sollte die DDR-Opposition am runden Tisch sofort quasi offiziell anerkennen und wie Modrow nach Bonn einladen. Denn ihr kommt angesichts der derzeitigen künstlichen Vordemokratie in der DDR das gleiche Gewicht zu wie der sogenannten Regierung. Zurück zum Bericht aus Bonn. Ein Kommentar von Heiko Engelkes. Aus Hamburg nun Nachrichten des Tages mit Jan Hofer. Termine verschoben. Unter dem Druck innenpolitischer Probleme hat der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow für diesen Monat alle Treffen mit ausländischen Politikern abgesagt. Das Außenministerium in Moskau wies auf einen sehr engen Terminplan hin und warnte davor, die Absagen überzubewerten. Neben der Versorgungskrise bereiten Gorbatschow gegenwärtig vor allem die Unabhängigkeitsbestrebungen im Baltikum und die Entwicklung in Aserbaidschan Sorge. Erste Bilder von der sowjetisch-iranischen Grenze. Demonstranten aus Nachitschewan hatten hier in der Nacht zum Dienstag und erneut gestern Grenzbefestigungen zerstört. Grenzhäuser wurden in Brand gesteckt, Signale und elektrische Anlagen aus dem Boden gerissen. Nachitschewan gehört zur Sowjetrepublik Aserbaidschan und liegt als Exklave zwischen Armenien und dem Iran. Die Bewohner fordern die Freigabe von Grenzbezirken für landwirtschaftliche Nutzung und den freien Zugang zu ihren im Iran lebenden Verwandten. Wegen der Unruhen ist der erste Parteisekretär der Region von seinem Posten abgesetzt worden. Prozess eröffnet. Gegen den gestürzten Machthaber von Panama, Noriega, ist vor einem US-Gericht in Miami, Florida, Anklage erhoben worden. In 12 Punkten werden ihm Verwicklungen in Drogengeschäfte vorgeworfen. Seine Anwälte erklärten das Gericht für nicht zuständig und nannten Noriega einen politischen Gefangenen. Amerikanische Rechtsexperten rechnen mit einem schwierigen und langen Prozess. Leninwerft wird gerettet. Die polnische Regierung hat die Entscheidung des früheren kommunistischen Regimes rückgängig gemacht, die Leninwerft in Danzig zu schließen. Diese gilt als Wiege der Gewerkschaftsbewegung Solidarität. Solange weltweit Schiffe gebraucht würden, so hieß es in Warschau, gäbe es keinen Grund für eine Stilllegung. Die Werft soll jetzt in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und ausländischen Geldanlegern geöffnet werden. U-Boot-Affäre. Das Blaupausengeschäft mit Südafrika wird von Neuem untersucht. Die Staatsanwaltschaft Kiel bestätigte, dass im norddeutschen Raum bei einer Reihe von Unternehmen und Personen Durchsuchungen stattgefunden hätten. Betroffen waren offensichtlich auch die Hobalzwerke Deutsche Werft und das Ingenieurskontor Lübeck. Zweierlei soll geklärt werden. Ob das Außenwirtschaftsgesetz verletzt und ob gegen das internationale Handelsembargo über Südafrika verstoßen worden ist. Auslöser für die neuen Ermittlungen war eine UN-Resolution mit einer entsprechenden Aufforderung an die Bundesregierung. Neuer Störfall. Das Kernkraftwerk Brunsbüttel musste vorübergehend erneut abgeschaltet werden, nachdem es am Donnerstag nach dreimonatiger Überholung wieder angefahren worden war. Diesmal lag es an einem fehlerhaften Sicherheitsventil. Der Schaden ist inzwischen behoben worden. Die Reaktorsicherheitsbehörde Schleswig-Holsteins stufte die neue Störung als Eilfall ein. Die Betreibergesellschaft sprach von einem Normalfall. Öltanker weiter auf See. Die spanische Regierung lehnte heute die Entladung des leckgeschlagenen iranischen Tankers Kark 5 in einem spanischen Hafen ab. In einer von der DDR-Nachrichtenagentur ADN verbreiteten Erklärung der Bürgerforen heißt es, die SED-PDS trage die Verantwortung für die nicht verfassungskonforme Tätigkeit des mittlerweile aufgelösten Ministeriums für Staatssicherheit. Es habe maßgeblich dazu beigetragen, die Macht des SED-Apparates jedem demokratischen Einfluss zu entziehen. Die Bürgerkomitees verlangen unter anderem die Aufhebung der Schweigepflicht für ehemalige Stasi-Mitarbeiter und die Bestrafung von Falschaussagen. In Leipzig wurden heute Räume der SED-PDS von Polizeibeamten, Vertretern der Staatsanwaltschaft und des örtlichen Bürgerkomitees durchsucht. Im Anschluss daran seien Akten und Archive versiegelt worden, heißt es in Agenturberichten. Bundesbauministerin Hasselfeld hat der DDR bei der Lösung ihrer Probleme im Wohnungsbau und bei der Stadtsanierung die Unterstützung Bonns zugesagt. Dabei gehe es weniger um finanzielle Mittel als um die Weitergabe von Sachverstand, sagte die CSU-Politikerin heute nach einem Gespräch mit ihrem DDR-Kollegen Baumgärtel in Ost-Berlin. Neue Wege bei der Stadterneuerung sollten als Modelle in Meißen, Weimar, Brandenburg und Stralsund begangen werden. Die erforderlichen Finanzmittel könnten nach Ansicht von Frau Hasselfeld und Minister Baumgärtel aus dem gemeinsamen Devisenfonds abgezweigt werden. DDR-Justizminister Heusinger ist von seinem Amt abgelöst worden. ADN meldete am Mittag, Regierungschef Modrow habe den stellvertretenden Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei Wünsche mit der Wahrnehmung dieses Ressorts beauftragt. Modrow habe mit dem Wechsel einem Vorschlag der Liberaldemokratischen Partei entsprochen, der auch Heusinger angehört. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die baden-württembergischen Freien Demokraten haben sich für eine Reduzierung des Wehrdienstes in der Bundesrepublik auf 12 Monate ausgesprochen. Die Delegierten des Landesparteitages stimmten am Abend in Stuttgart einem entsprechenden Antrag zu, der eine Verringerung in Absprache mit den NATO-Verbündeten befürwortet. Die New Yorker Wall Street stand heute ganz im Zeichen von dem, was Gorbatschow tut, oder genauer gesagt von dem, was er eigentlich nicht tun wird, nämlich ausländische Politiker im laufenden Monat treffen, wegen der innenpolitischen Krisen. Und diese Krisenstimmung übertrug sich heute auch auf das Stimmungsbarometer der amerikanischen Wirtschaft auf die New Yorker Wall Street und sorgte zusammen mit einer nicht ganz so erfreulichen Arbeitslosenstatistik für eine gedrückte Stimmung und für einen Kurssprung nach unten. Die meisten Aktien gaben nach und gemessen am Dow Jones, dem Index der 30 wichtigsten amerikanischen Industriepapiere, drückt sich das folgendermaßen aus. Minus 22,83 Punkte für den Dow Jones, der den Tag und die Woche mit 2773,25 Punkten abschloss und damit aber immerhin noch 20 Punkte von seinem anfänglichen Wochengewinn mit in die nächste Woche rüberrettet. Die Bonds waren heute weniger gefragt. Der Preisabschlag beim 30-Jahre US Treasury Bond war fast ein halber Punkt. Die Rendite für dieses Papier jetzt 8,06%. Und wie in Krisenzeiten üblich heute die klassische Formel Gold rauf, Dollar runter. Gold legte heute in New York kräftig zu um 7,70 Dollar, die Feinunze auf 408,50 Dollar, ebenfalls Silber mit Zuwächsen von 5 Cent auf 5,38 Dollar, die Feinunze. Und der Dollar heute 1,6825 gemessen in D-Mark. Und damit verabschiede ich mich für die Woche und gebe zurück nach Köln. Dankeschön, das war's auch von hier, meine Damen und Herren. Schönes Wochenende. Es folgen Pressestimmen. Über den Zustand der Opposition in der DDR vor den Volkskammerwahlen äußert sich die Hannoversche Allgemeine Zeitung und schreibt: Mit Sorge ist festzustellen, dass sich den Wählern in der DDR, die von dem bisherigen Regime nichts mehr wissen wollen, 4 Monate vor dem Wahltermin noch keine Alternativen mit klar umrissenen Programmen bieten. Vielleicht mit Ausnahme der neu gegründeten Sozialdemokratischen Partei. Das breite Lager der Nichtsozialisten ist nicht nur zersplittert, sondern auch ohne feste Konturen. Im Zusammenhang mit den Verfassungsschutzplänen der Ostberliner Regierung, den Vorwürfen von der Zusammenarbeit mit dem alten Staatssicherheitsdienst, steht die Durchsuchung von Räumen der SED heute in Leipzig. Polizei, Staatsanwaltschaft und Vertreter des örtlichen Bürgerkomitees nahmen daran teil. Die Vorwürfe und Befürchtungen hatten Bürgerkomitees aus dem ganzen Land nach Leipzig gebracht. Es berichtet Helga Lentsch. Verfassungswidrige Aktivitäten werfen sie der Regierungspartei vor und fordern umgehende Ermittlungen. Auf ihrem ersten landesweiten Treffen unterstrichen die rund 30 Vertreter von Bürgerkomitees aus allen DDR-Bezirken die Hauptschuld der SED an verfassungswidrigen Schnüffeltätigkeiten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit. SED und Staatssicherheit wären eng verzahnt gewesen, und zwar nicht nur in der Führungsspitze. Die Tätigkeit der Staatssicherheit habe auf einem Gesetz vom Februar 1950 beruht, das aus nur 2 Paragraphen bestehe. Die Arbeit des Ministeriums sei ausschließlich auf der Grundlage interner Richtlinien und Befehle erfolgt. Fortlaufend und im großen Stil habe man gegen Geist und Buchstaben der DDR-Verfassung verstoßen. Zum Beispiel sei die Bespitzelung des Post- und Telefonnetzes flächendeckend vom Ministerium für Staatssicherheit betrieben worden. Eine parlamentarische Kontrolle habe es nicht gegeben. So sei die Macht des SED-Apparates jedem demokratischen Einfluss entzogen worden. Zitat aus der Analyse des Bürgerkomitees: Das Ministerium für Staatssicherheit war das sicherste Werkzeug eines von Korruption durchsetzten Parteiapparates. Für all das trage allein die SED die Verantwortung und dieser könne sie sich auch nicht durch eine Namensänderung in SED-PDS entziehen. Sofortmaßnahmen forderten heute in Leipzig die Bürgerkomitees. Die Archive und Akten der SED und ihrer Abteilung Sicherheit sowie die Archive des Nationalen Verteidigungsrates und der Bezirkseinsatzleitungen müssten geöffnet werden. Die Rechtsstaatlichkeit in der DDR hergestellt werden. Jörn Mothes, Mitglied des Bürgerkomitees in Gera. Wir wollen versuchen, dazu beizutragen, dass es wieder zu einer Rechtsstaatlichkeit kommt. Wir haben an dieser Stelle aber deutlich gemacht, dass zum Beispiel die Einrichtung eines Verfassungsschutzes zum sofortigen Zeitpunkt, wie er im Moment in der Presse und in den Rundfunkanstalten gefordert wird, von uns nicht unterstützt wird. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Verfassungsschutz sich in der Folge auf die gleichen materiellen und personellen Grundlagen stellt, wie wir sie gehabt haben und wie wir sie definitiv für die Zukunft ablehnen. Das heißt, Rechtsstaatlichkeit kann erst geschehen, wie zum Beispiel die Diskussion über den Einsatz eines neuen Verfassungsschutzes, wenn eine Verfassung da ist, die ist jetzt in der Diskussion, und wenn eine Verfassungsgerichtsbarkeit gegeben ist. Die Forderungen der SED, den sich angeblich im Land verstärkenden rechten politischen Tendenzen mit der Bildung eines Verfassungsschutzes zu begegnen, nannten die Bürgerkomitees eine landesweit inszenierte Pressekampagne, mit der die SED vor allem parteipolitische Eigeninteressen verfolge. Neofaschismus müsse vor allem politisch begegnet werden, hieß es. Außerdem gäbe es ja noch die Kriminalpolizei und die Abteilung Staatsschutz im Innenministerium. Schwierigkeiten mit der Wahrheit, heißt der autobiografische Essay, in dem Walter Janka die stalinistische Ära in der DDR beschreibt. Ein Opfer dieser Zeit war er selber. 1957 wurde Janka mit anderen in einem Schauprozess wegen Boykotthetze zu Gefängnisstrafen verurteilt. Nach einer Art politisch-moralischer, nun auch die juristische Rehabilitierung. Klaus Pokatzki. Das Verfahren ging denkbar kurz über die Bühne. Gestern Morgen wurde eine Stunde öffentlich verhandelt, und heute Mittag benötigte das Präsidium des Obersten Gerichts der DDR genau 17 Minuten, um vor laufenden Kameras zu begründen, warum vor 32 Jahren und 6 Monaten Walter Janka, Gustav Just, Heinz Zöger und Richard Wolff ungerechtfertigt verurteilt worden waren, vom selben Gericht, wenn auch natürlich in anderer Besetzung. Im Zeichen der Wende ein formaljuristischer Versuch der Vergangenheitsbewältigung der schlimmsten Jahre der DDR-Geschichte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Herren Janka, Just, Zöger und Wolff waren am 26. Juli 1957 in einem der wichtigsten Schauprozesse gegen parteiinterne Oppositionelle von der SED-Justiz zu Zuchthausstrafen zwischen 2,5 und 5 Jahren verurteilt worden, die sie auch weitgehend unter unerträglichen Haftbedingungen absitzen mussten. Vorher bekleideten sie wichtige Positionen im Kulturbetrieb. Walter Janka war Leiter des größten belletristischen Verlages, des Aufbauverlags. Heinz Zöger, Chefredakteur der kulturpolitischen Wochenzeitung Sonntag. Gustav Just, sein Stellvertreter. Richard Wolff, außenpolitischer Kommentator beim staatlichen Rundfunk. Wolff hatte als Jude vor den Nazis ins Ausland fliehen müssen und dort zur kommunistischen Partei gefunden. Janka und Zöger waren schon als junge Kommunisten im Widerstand und in Zuchthäusern des Dritten Reiches. 1956 diskutierten sie über das, was in diesen Wochen und Monaten in der DDR politische Wirklichkeit zu werden beginnt oder bereits geworden ist. Die Beseitigung des Machtmonopols der SED, die Auflösung des Staatssicherheitsdienstes, die Überführung staatlicher Betriebe in genossenschaftliches Eigentum, Investitionen westdeutscher Unternehmen, um die DDR-Wirtschaft anzukurbeln. Bevor sich solche gefährlichen Gedanken unter den kommunistischen Intellektuellen allzu breit machen konnten, wurden die vier eben zum abschreckenden Exempel in den Knast gesteckt. Zwei, Janka und Just, blieben danach in der DDR, Zöger ging nach Köln und Wolff angeblich nach England. Genau weiß man das aber nicht und auch nicht, ob er heute noch lebt. Dass nun das oberste Gericht der DDR die Urteile gegen sie aufhob, sie nachträglich freisprach und ihnen zubilligte, damals ausschließlich ihr demokratisches Recht auf Meinungsäußerung in Anspruch genommen zu haben, und das alles auf Antrag der gewendeten Generalstaatsanwaltschaft, ist sicherlich ein justizpolitisches Signal und ist die juristische Rehabilitierung von Männern, die heute waren.